Entzündung. Kreuzritter der Wahrheit. Er zog in Kanada vor Gericht, weil er voll Sehnsucht brannte. Er spuckte so vielen ins Gesicht mit der Wahrheit, die er erkannte. Er untersuchte, studierte, verstand, warum man ihn so sehr hasste. Weil er nur die Erkenntnis fand, die der ganzen Welt nicht passte. Entzünde. Entzünde fand er raus, wie es seins gewesen. Entzünde war es nicht, was man gelesen. Entzünde fand er raus, wie es seins gewesen. Entzünde war es nicht, was man gelesen. Entzünde. Es gibt so wenige von eurer Art, Horizont, Leuchter und Zündel. Für die Wahrheit blieb euch nichts erspart, Kreuzritter gegen manchen Schwindel. Eine Welt voll Richter, Paragraphen, Mythen, Wilden, Rächern und Dämonen. Ernst Zündel erkannte mit der Zeit, weit lebt da wohl Lügner thronen. Ernst Zündel. Entzünde fand er raus, wie es seins gewesen. Entzünde war es nicht, was man gelesen. Entzünde fand er raus, wie es seins gewesen. Entzünde war es nicht, was man gelesen. Mögen die Völker der Welt sich blenden, entzünde, forsche weiter. Nur Wahrheit wird leuchten und Lüge verbrennen, du glorreicher Streiter. Entzünde ganz gleich, was sie versuchen, vertrauen deinem Werke. Wer für die Wahrheit das Leben riskiert, erweisen wir im Kampf die Stärke. Entzünde, entzünde. Entzünde fand er raus, wie es seins gewesen. Entzünde war es nicht, was man gelesen. Entzünde fand er raus, wie es seins gewesen. Entzünde war es nicht, was man gelesen. Was man gelesen. Entzünde.